Es macht diese Scheiße. Ich mach diese Scheiße seit einem Jahrzehnt. 13 Jahre. 13 Jahre. 13 Jahre. Ich mach diese Scheiße seit einem Jahrzehnt. Die Leute, sie wollen nicht hören, nicht sehen. Doch ich bin keiner von ihnen, deswegen können sie mich niemals verstehen. Leben ist grausam, das Leben ist hart. Auf eine finstere Nacht folgt dann ein dunkler Tag und ich habe es satt. Weiter zu schweigen, beginnen zu schreiben. Muss die Gedanken verpacken in Zeilen. Arzt, sie wissen, wie ich das so mache. Zieh mich allmählich zurück, obwohl ich nach außen hin noch lache. Denn ich spiel dieser Welt dir was vor, in meinem Kopf wirft ein bitterer Krieg. Schau dich nur um, was du so siehst. Kannst du denn wirklich Glück hier empfinden? Meine menschlichen Sinne versuchen mich ständig zu täuschen in weltlichen Freuden. Urinstinkten und Trieben, doch wo ist der Sinn geblieben? Und was ist der Zweck von diesem Fleck? Hier im unendlich weiten Raum bin ich erwacht oder im Traum gefangen. Für wie lange hab ich das Atmen gepachtet? Die Menschen sind geistig umnachtet, weshalb ich mich zur Finsternis machte. Finsternis in der Person, so wie der Blick in den Himmel, wenn die Sterne funkeln neben dem leuchtenden Mond. Lass dich allmählich dann los dort oben, wo Engel den Himmel bewohnen. Yeah. I could never change, mistakes I made. All I really do about that devil shit run through my veins. Paper planes, and you see I don't regret getting fucked dead till my body drops dead. I could never change, mistakes I made. All I really do about that devil shit run through my veins. Paper planes, and you see I don't regret getting fucked dead till my body drops dead. Die Kriege und das Leid, durch die Habgier und den Neid. Durch die Habgier und den Neid. Den Neid. Die Kriege und das Leid, durch die Habgier und den Neid. Weil diese Menschheit, sie bleibt unverbesserlich im Angesicht mit ihrem Feind. Reicht ein Blick in den Spiegel hinein, um zu erkennen, dass man sich selber zerstört mit unendlich Hass im Gehirn. Ich seh den Verfall in ihren Augen, sie schwören auf Glauben, doch wissen nicht, was es bedeutet. Mit Worte verwehen, in Bitte verstreut. Welcher von ihnen, der noch bereut? Sie heucheln und hetzen, meucheln und morden. Beschäftigt bin ich von den Sorgen. Eine Zukunft gibt es nicht, weder für dich oder für mich. Am Ende des Tunnels wartet kein Licht, nur die ewige Finsternis. Doch ich bereue nicht, dass ich den anderen Weg für meine Schritte gewählt habe. Viele meiner Familie hatten die Gabe, die Zukunft zu deuten. Doch ich sehe nur schwarz inmitten. Steh ich alleine umringt von den Leuten, die sich links oder rechts orientieren, bevor sie den Faden verlieren und sich verlaufen auf den falschen Pfad. Du willst den Protest, ich bin der Protest, der so lange weiter rappt, bis sich der Atem verlässt. Und was ich so sehe, ist, dass es kein gutes Ende nimmt. I could never change, mistakes I made. All I really do about that devil shit run through my veins. Paper planes, and you see I don't regret getting fucked dead till my body drops dead. I could never change, mistakes I made. All I really do about that devil shit run through my veins. Paper planes, and you see I don't regret getting fucked dead till my body drops dead.